Erster im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob. Er war ein guter und ehrlicher Mann. Er fürchtete Gott und mied das Böse. Zweiter Hiob hatte 7 Söhne und 3 Töchter. Dritter, er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele und 1000 Rinder. Er hatte auch 500 Eselinnen und viele Diener. Hiob war der reichste Mann im Osten. Vierter, Hiobs Söhne feierten oft Feste in ihren Häusern. Jeder Sohn lud seine 3 Schwestern ein. Sie aßen und tranken zusammen. Fünfter, nach den Festen schickte Hiob seine Kinder weg. Er stand früh auf und opferte für jedes Kind. Hiob dachte, vielleicht haben meine Kinder gesündigt. Vielleicht haben sie Gott vergessen. Das tat Hiob immer wieder. Sechster, eines Tages kamen die Engel zu Gott. Satan kam auch mit ihnen. Siebter, Gott fragte Satan, woher kommst du? Satan antwortete, ich bin auf der Erde herumgegangen. Achter, Gott fragte Satan, hast du meinen Diener Hiob gesehen? Es gibt niemanden wie ihn auf der Erde. Er ist gut, ehrlich und fürchtet Gott. Er meidet das Böse. Neunter, Satan antwortete Gott, dient Hiob dir ohne Grund? Du schützt ihn, sein Haus und alles, was er hat. Zehnter, du hast seine Arbeit gesegnet. Seine Tiere wurden viele im Land. Elfter, aber nimm ihm alles weg. Dann wird er sich von dir abwenden. Zwölfter, Gott sagte zu Satan, gut, du darfst alles nehmen, was Hiob hat. Aber du darfst Hiob selbst nicht verletzen. Dann ging Satan von Gott weg. Dreizehnter, eines Tages aßen und tranken Hiobs Kinder. Sie waren im Haus des ältesten Bruders. Vierzehnter, ein Bote kam zu Hiob und sagte, die Rinder pflügten. Die Eselinnen fraßen daneben. Fünfzehnter, die Sabäer griffen an und nahmen die Tiere. Sie töteten die Diener mit dem Schwert. Nur ich bin entkommen, um es dir zu sagen. Sechzehnter, dieser Bote sprach noch, da kam ein anderer. Er sagte, Feuer fiel vom Himmel. Es verbrannte die Schafe und die Diener. Nur ich bin entkommen, um es dir zu sagen. Siebzehnter, dieser Bote sprach noch, da kam ein dritter. Er sagte, die Chaldäer kamen in 3 Gruppen. Sie nahmen die Kamele und töteten die Diener. Nur ich bin entkommen, um es dir zu sagen. Achtzehnter, dieser Bote sprach noch, da kam ein vierter. Er sagte, deine Söhne und Töchter aßen und tranken. Sie waren im Haus des ältesten Bruders. Neunzehnter, ein starker Sturm kam aus der Wüste. Er traf das Haus an allen Seiten. Das Haus stürzte ein und tötete die Kinder. Nur ich bin entkommen, um es dir zu sagen. Zwanzigster, Hiob stand auf und zerriss seine Kleider. Er rasierte seinen Kopf. Dann fiel er auf die Erde und betete. 21. Hiob sagte, ich kam nackt auf die Welt. Ich werde nackt zurückgehen. Gott hat gegeben und Gott hat genommen. Gelobt sei der Name Gottes. 22. Hiob sündigte nicht bei all dem. Er gab Gott keine Schuld.